Taping for Ariel for Zerika. Ein Wettrennen um die halbe Welt. Robert Steele eilte zu den Docks. Die Nachrichten hatten sich in den letzten Stunden überschlagen und der Schiffsbauer aus Greenock an der schottischen Westküste konnte es kaum glauben, dass die ersten drei T-Clipper, die an der Küste gesichtet worden waren, aus seiner Werft stammen sollten. Ein Junge hatte es ihm atemlos berichtet. Es seien die Teeping, die Ariel und die Zerika. Drei Schiffe aus seiner Werft. Was wäre das für ein Sieg gegen die scheinbare Übermacht der Fiery Cross unter dem erfahrenen und siegreichen Kapitän Richard Robinson? Vier der letzten fünf Rennen hatte die Fiery Cross gewonnen und die Wetten bei den Buchmachern sahen dies besondere Schiff auch dieses Jahr in der eindeutigen Favoritenrolle. Für die ganzjährige Teeversorgung des alten Europas waren diese Wettrennen nur von spezieller Bedeutung. Es ging vielmehr um die Ehre, den ersten Tee der neuen Pflückung nach Hause zu bringen. Und nicht nur die Buchmacher wähnten ein gutes Geschäft mit diesen ersten Lieferungen des neuen Jahres. Daher galt es für die Schiffsbauer, die Balance zwischen möglicher Ladung und Seetüchtigkeit zu finden, um die T-Clipper sicher und schnell nach England zurücknavigieren zu können. Das schien Robert Steele mit seinen Werftarbeitern gelungen zu sein. Die Teeping und die Ariel beide in einer Kompositbauweise, also mit einem Holzrumpf mit Eisenballast, aber auch die Zerika in Eisenbauweise waren darauf getrimmt, auf den zum Teil stürmischen und hohen Wellen der offenen Meere zu segeln, ohne dass dabei die Kontrolle über das Ruder aufgegeben werden musste. Noch war nichts an den Docks zu sehen, allein eine schnell größer werdende Menge an Zuschauern fand sich zusammen. In der Mitte stand Robert Steele und wurde mit jedem vermeintlichen Aufschrei der Zuschauenden nervöser und nervöser. 14.000 Meilen waren es vom chinesischen Fuzhou, das die Engländer Fuzhou nennen, bis an die Londoner Docks. Die besten Schiffe schafften diese Strecke in knapp 100 Tagen, bei voller Last zu jeder Tag- und Nachtzeit. Gestartet am Pagoda Anchorage, durch die Chinasee, die Sundastraße, vorbei an Angier, dem Kap der Guten Hoffnung, über den Äquator nach Norden, an Kap Verde vorbei und auf dem schnellsten Weg nach London. Zwei Drittel der gesamten Teeexporte aus China, die in Fuzhou verladen wurden, gingen in diesen Jahren nach Großbritannien. Auch in diesem Jahr, 1866, wurden fast 500 Schiffe ausklariert, die mehr als 60 Millionen Pfund Tee exportierten. Die häufigsten Sorten waren dabei Kongu, Sujong und grüner Oolong. Langsam wurde die Menge unruhig. Auch Robert Steele ging einige Schritte an den Docks umher, um sich während des Wartens zu beschäftigen. Mit seinen geschulten Augen untersuchte er die dort liegenden Schiffe. Doch keines konnte sein Interesse wecken. Vor allem die schweren, dickbauchigen Kohleschiffe lagen herum und waren so ganz anders als die feingliedrigen T-Clipper, die noch von bärbeißigen Kapitänen hart am Wind gehalten wurden. Bei den Kapitänen war es Brauch, einen Biberfellhut zu wetten, während die Mannschaften bis zu ganzen Monatslöhnen auf ihr Schiff setzten. Auf der Taping kämpfte Captain McKinnon mit seiner Mannschaft um den Sieg, während es auf der Ariel Captain Kay und auf der Zerika Captain Innes versuchten, vor dem jeweilig anderen Clipper in den Londoner Docks zu sein. Inzwischen war die Sonne längst untergegangen und zum Glück für die wartende Menge waren die abendlichen Temperaturen an diesem 6. September 1866 recht angenehm. Plötzlich hörte man ein Raunen und in der Weite sah man den ersten T-Clipper, wie er von Schleppern die letzten Meter auf der Themse hinaufgezogen wurde. Noch wusste die Menge nicht, welches der Schiffe die Führung besaß und wie viel Längen die anderen hinter ihr waren. Doch Robert Steele sah mit dem ersten Blick, dass es sich um seine Taping handelte. Es war also tatsächlich ein Schiff aus seiner Reederei. Er dankte dem Herrn für diese erfüllte Hoffnung und sah mit leuchtenden Augen, wie nur wenige Minuten hinter dem ersten Schiff bereits das zweite am Horizont sichtbar wurde. Es war die Ariel. Robert Steele ging auf die Knie und schloss die Augen vor Glück. In den nächsten Tagen war der äußerst knappe Sieg Schlagzeile Nummer 1 auf den Titelseiten der Zeitungen. Dort stand in großen Lettern zu lesen: Taping for Ariel for Zerika. Die Clipper bringen die ersten Tees der neuen Ernte. Alle drei Schiffe gelangen zu den Docks binnen 1,5 Stunden. Das Teerennen von 1866 war entschieden und Robert Steeles Werft hatte mitgewonnen. Seit diesem Septemberanfang war sie plötzlich und unerwartet die gefragteste Adresse für Teeklipper, die auch in den nächsten Jahrzehnten noch für spektakuläre Momente bei der Überfahrt von Fuzhou nach London sorgen sollten.